Lies jetzt die Aufgabe 12. Aufgabe 12. Du, Elke, kannst du eigentlich kochen? Wie kommst du jetzt darauf, Dagmar? Ich kann nur Spaghetti kochen und höchstens noch Spiegeleier braten. Und wie sieht es mit dir aus? Das kann ich nicht. Aber ich habe gestern von meiner Mutter gelernt, wie man eine einfache Pizza macht.